Ich sitz allein und die Welt geht weiter. Gäb's kein Morgen, kein Gedräng. Was such ich dort bei Liebenden, wo Fülle mich zerdrückt? Sie treiben's wie die Karnickel und mein Platz ist überdrückt. Das Glas vor mir wird Spiegel, voller Erinnerung und Hohn. Ich seh die Schatten meines Kindes, hör den alten Motor schon ein Tag. Knall. Die Welt verbrennt, die Scheiben splittern weit. Hände heben, tragen raus aus Flammen, Staub und Winterzeit. Ich war noch Kind, die Welt ein Auto, warmes Dämmerlicht. Dann fremde Hände, Atem, sie reden und das Leben bricht. Man zog mich aus dem Augenblick, rettet mich vor Hitze an. Ich atmete wie neugeboren, doch die Stille war gebrannt. Nie mehr zu lieben, nie mehr zu vertrauen. Keine Hände, die mich heben, keine Augen, die mich bauen. Schutzwall um die Seele. Nicht für mich bestimmen, ich sag. Ein Satz fiel wie ein Stein und ich verstand's in einer Nacht. Nicht sie, nicht er kam herein, die Namen flogen wie ein Wind. Ich stand allein in offener Tür und wusste, was zerrinnt. Man flüsterte, man wollt mich schon, doch jemand war zu laut. So lernte ich vom Tod durch Zufall, nicht durch eine Hand vertraut. Dann Peter, Barber öffneten ein Haus, ein Ofen, Birkenlicht. Sie gaben mir ein Zuhause, gaben mir Gesicht und Pflicht. Bei Pfannkuchen und Kakao lernte ich zu atmen neu. Ich hielt mich an den kleinen Dingen und mein Herz ward wieder frei. 5 Jahre Haus, kein bloßer Ersatz, ein Ort, an dem zu leben war. Ich schenkte still mein kleines Herz, doch hielt es niemals ganz und gar. Nie mehr zu lieben, nie mehr zu vertrauen. Keine Hände, die mich heben, keine Augen, die mich bauen. Schutzwall um die Seele. Auf Stein gelegt, nie mehr der Brücke Bau, die in der Nacht vergeht. Dann kam das Wort von Peters Flucht, die Frau das fremde Bett. Barbara weinte leis, erklärt es mir, und auch mein Herz zerfetzt. Sie trennten sich, doch blieben Splitter, jeder allein. Ich pendelte von Tür zu Tür und hörte nur, du bist nicht mein. Vertrauen wuchs, doch brach so schnell wie dünnes Glas im Wind. Und wieder ging mir heimlich fort, was einst so zärtlich klingt. In Schule, Club, auf Straßen seh ich Paare kommen, gehen. So viele flammten, viele starben schnell, ich kann's nicht verstehen. Sie lieben in der Dämmerzeit, am Morgen ist es aus. Die Welt zeigt mir in jedem Blick, wie leicht zerbricht das Haus. Ich sammel Splitter, laufe fort und frag mich, was bleibt wahr. Die Liebe ist so dünn wie Eis, das schmilzt im ersten Jahr. Drum schwör ich heute, ich leg die Hände still. Auf meiner Brust nie mehr ein offenes Fenster, nie mehr eine Liebe, die mich frisst. Nie wieder baue ich Brücken, die so leicht in Stücke fallen. Ich zieh die Tür ins Schloss, verknote die verlorenen Ballen. Kein Heim in meiner Brust, keine anderen mehr so nah. Ich bleib ein singend einsamer und Liebe gibt's hier nie, ja. Und wenn die Gläser klingen und Paare ziehen vorbei, dann seh ich nur in Scherben, was mein Herz nie mehr sah. Stein auf Stein gelegt, nie mehr der Brücke bauen, die in der Nacht vergeht. So schwor ich's mir, nie mehr zu lieben. Und die Welt dreht sich weiter.